Kapitel 20. Rainer stand in einem großen Zimmer. Es hatte eine zweite Ebene, die etwa zu einem Drittel in den Raum reichte, und ein Geländer und Treppe harrte, auf der ein Bett und Regale standen. Er sah sich um. Das war offensichtlich nicht das Badezimmer. Hinter ihm erklang eine Stimme. »Rainer, was machst du in Tinas Zimmer?« Er sah sich überrascht um, was? Dann fiel ihm ein, dass er Carsten und Carolines Dann fiel ihm ein, dass Carstens und Carolines Tochter ja auch Tina hieß. Er lächelte. Dann schloss er die Tür. Er ging auf Carsten zu. »Ich wollte ins Bad, aber euer Haus ist so unfassbar groß. Ich habe es nicht gefunden.« Carsten lächelte. »Komm, ich zeige es dir.« Er deutete auf ein Schild. »Manchmal hilft es zu lesen.« Er lachte. Sie standen vor drei Türen. Auf dem einen stand Bad, auf dem anderen WC und auf dem letzten stand Umkleide. Er wunderte sich, warum man in einem Privathaus eine Umkleide hatte. Dann drehte er sich um und schaute über das Geländer in die darunter liegende Eingangshalle, in die allein sein gelbes Haus gepasst hätte. Lächelnd drehte er sich um. Er deutete auf die Tür mit dem WC-Schild und Carsten ließ ihn alleine. Sie hatten ihn eingeladen, mit ihm nach Mallorca zu fliegen. Als er erklärte, dass er kein Geld dafür hätte, meinten sie, dass er sich darum keine Sorgen machen müsse. Er hatte protestiert, er war keiner dieser Menschen, die sich etwas aus Geld machten, und er wollte nicht, dass er was geschenkt bekam, was er seiner Meinung nach nicht verdient hatte. Aber nach etwa einer Stunde, in der Carsten und Caroline auf ihn eingeredet hatten, ließ er sich schließlich breitschlagen. Er war einen Tag früher zu ihnen gekommen, damit sie am nächsten Morgen ganz früh zum Flughafen fahren konnten. Sie hatten ihn vor etwa einer Stunde abgeholt. Sie waren jetzt unten und wollten essen, aber er musste noch kurz auf Toilette. Als er sich die Hände gewaschen hatte und wieder ins Esszimmer ging, überlegte er wieder einmal, was das Mädchen wohl gerade machte. Er kam ins Speisezimmer, in dem für vier Personen gedeckt waren. Caroline und Carsten saßen auf einer Seite und Carsten deuteten auf einen Platz vor Caroline. Er setzte sich und staunte über das Essen. Vor ihm stand ein Teller mit einer Art Braten und daneben eine Schale mit Gemüse und eine weitere mit Kartoffelbrei. Das Fleißhack auf seinem Teller war fast so groß wie der ganze Teller. Er sah auf den leeren Teller neben sich. Tina ist leider ausgegangen, als wir dich abgeholt haben. Sie wusste eigentlich, dass wir sie heute hier haben. Caroline seufzte. Nach dem Essen war Rainer ins Bad gegangen. Er hatte ja Kleidung dabei für das Wochenende und Caroline meinte, er solle baden. Etwas gekränkt war er ins Bad gegangen und staunte, als er in einem großen Raum stand, an dessen Ende eine Badewanne stand, die fast so groß war wie sein Pool. Rechts von ihm waren zwei Türen und links eine. Außerdem waren an der Wand Waschbecken, die ihm sehr tief waren und ihn an sein Badezimmer erinnerten. Davor standen ein paar Hocker und er wusste wofür. Auf der Tür stand Umkleide. Und jetzt, wo er sich umschaute, bemerkte er, dass er gar nicht gewusst hätte, wo er seine ausgezogenen Sachen lassen sollte. Er ging durch die Tür und wurde sofort kühler. Im war gar nicht aufgefallen, wie warm es im Bad war. Caroline und Carsten standen schon da. Carsten hatte ein Bein auf die Bank vor ihm gestellt und sein Gemächt hing frei in der Luft, während er sich sein Hemd aufknöpfte. Caroline, die gerade ihr Höschen ausziehen wollte, hielt inne und lächelte. Er grinste. Er hätte es wissen sollen. Er stellte sich neben Caroline und begann sich auszuziehen. Vor ihm stand ein kleiner Korb und ein kleines, viereckiges Regal, in das er seine frischen Klamotten legte. Die Sachen, die er auszog, legte er in den kleinen Korb. Als er seine Hose auszog und sich vorbeugte, um seinen Fuß aus der Öffnung zu ziehen, spürte er, wie Carsten sich kurz an ihm drückte, als er ins Badezimmer weiterging. Er wandte den Kopf, um ihn nachzusehen, und sah, wie er grinste. Er schüttelte den Kopf. Er wusste inzwischen, dass Carsten sehr verspielt sein konnte. Als er seine Hose zusammenfaltete und sich aufrichtete, sah er, dass Caroline ihn beobachtete. Sie ging an ihm vorbei, dabei streifte ihre Hand sein Glied. Er sah ihr nach und lächelte. Er nahm sein Handtuch und seine Tasche mit Shampoo und andere Sachen und ging ihr nach. Carsten saß auf einem der Hocker und wusch sich mit einem Lappen und einem kleinen Behälter, ähnlich groß wie eine Schüssel, aber aus Holz. Rainer setzte sich neben ihn und tat es ihm nach. Caroline sah er nicht. Sie duscht lieber, war Carstens Antwort auf seinen fragenden Blick. Er schäumte sich ein und während er seine Haare wusch, kam Caroline zu ihnen und nahm das Duschgel vom Waschbeckenrand und öffnete es. Sie war klitsch, nass und verteilte es auf ihrer Brust. Er sah sie an und sie lächelte. Dann stellte sich das Duschgel zurück, sie das Duschgel zurück, seifte ihre Brüste ein und kniete sich hinter Carsten. Sie umfasste ihn mit den Armen und rieb ihre Brust an ihm. Er spürte, wie er sich regte und wünschte fast, sie würde es auch bei ihm machen. Er sah, wie Carstens Penis langsam zwischen seinen Beinen wuchs. Aber er wusch sich anscheinend ungerührt, die Haare weh. Iter. Rainer sah sich das kurz weiter an. Dann spülte er sich die Haare aus und wollte gerade das Duschgel nehmen, als er spürte, wie Caroline ihre Brüste auch gegen seinen Rücken drückte. Ihre Hände legte sie über Kreuz auf deine Brust. »Du glaubst doch nicht, dass ich dich vergessen habe?« flüsterte sie in sein Ohr. Er lächelte. »Aber niemals.« Der Rest des Abends verlief recht ereignislos. Caroline streichelte ihn öfter mal und auch Carsten, aber ansonsten drängten sie ihn in keiner Weise, worüber er auch froh war. Sie redeten und Carsten erzählte über seinen Beruf. Es stellte sich heraus, dass er viel über die Phalanx-Branche wusste und nach einer Stunde, als sie aus der Wanne gestiegen waren und abtrockneten, wobei sich Caroline nicht nehmen ließ, ihn so gründlich, wie sie konnte, persönlich abzutrocknen, erzählte ihm Carsten, dass er ihn gerne unterstützen würde. Am nächsten Tag saß er in einem Flieger nach Mallorca. Er konnte es nicht fassen. Der Flug dauerte etwas mehr als 2 Stunden. Am Flughafen wartete ihn Fahrer auf sie, der, wie er glaubte, sie in ein Hotel brachte. Er fragte, in welchem Hotel sie sein würden, und Carsten lachte. »Hotel? Willst du lieber in ein Hotel?« Er verstand die Aussage nicht. Sie fuhren ein Stück und kamen dann auf ein Anwesen, das einen eigenen Strand zu haben schien. Langsam wurde ihm klar, wie viel Geld Carsten wirklich zu verdienen schien. Ihm war ja schon bei dem Haus klar, dass er bzw. sie, also er und Caroline, reich waren, aber das war wohl echt zu übertrieben. Das Haus war kleiner als das, in dem er übernachtet hatte, aber immer noch größer als sein Haus. Als er ausstieg und Caroline und Carsten fassungslos anschaute, lachten sie. Sie waren bodenständig und freundlich. Ihre Dienstboten schienen sich bei ihnen wohlzufühlen und, soweit er gesehen hatte, wurden sie gut behandelt. Wobei er festgestellt hatte, dass Carsten Faulheit offenbar nicht schätzte. Caroline zeigte ihm sein Zimmer und er fing erstmal an auszupacken. Er hatte sich die ganze noch eine Woche seines Monats, in dem er sich freigenommen hatte, und Caroline hatte ihm gesagt, wen er wolle, können sie auch gerne eine Woche lang bleiben. So hatte er etwas mehr eingepackt. Gerade als er sein letztes Hemd in den Schrank legte, kam Caroline und meinte, dass sie an den Strand wollen. Er nickte und sie ging, um sich umzuziehen. Irgendwie ging ihm das alles zu schnell. Das Zimmer war in etwa so groß wie sein Schlafzimmer und hatte an einer Seite große Fenster, die von der Decke bis zum Boden gingen und die ganze Wand ausmachten. Er sah aus dem Fenster. Die Aussicht war unglaublich. Er ging zum Schrank, holte ein großes Badetuch und eine Badehose heraus. Als er sich auszog und die Badehose in die Hand nahm, fiel ihm ein, was das letzte Mal passiert war, als er diese Badehose anhatte. Wieder fragte er sich, was los gewesen war. Hatte er das Ganze nur geträumt? Aber es hatte sich real angefühlt. Er stand nackt mit der Badehose in der Hand da, als Caroline wieder ins Zimmer kam. Sie sah ihn an und lächelte. »Du kannst auch so gehen, wie du willst. Der Strand gehört uns und es sollte niemand anderes da sein.« Er lächelte. »Ich habe kein Problem damit, wen mich jemand nackt sieht. Du vergießt, dass ich fast einmal die Woche in die Sauna gehe.« Sie ging auf ihn zu und legte eine Hand um sein Glied und küsste ihn. Er spürte, wie er in ihrer Hand zu wachsen begann. Carsten stand in der Tür, als sie ihre Lippen voneinander trennten. »Wollen wir nun zum Strand?« sagte er grinsend und fügte dann noch hinzu. Ich finde, wir können es uns auch hier schön machen. Caroline ließ ihn los und trat zurück. Nein, ich komm schon. Er zog sich die Badehose an und als sie das Zimmer verließen, gab er Caroline einen Klaps. Dass mich jemand nackt sieht, stört mich nicht, aber ich muss mich ja vor dem Angriff geiler Frauen irgendwie schützen. Sie kicherte. Es war ein schöner Tag und er lag eingekremmt neben Caroline, die ihr Oberteil und ihren Bikini zur Seite gelegt hatte, um Bräunungsstreifen zu vermeiden. Carsten war gerade ins Wasser gegangen und schwamm anscheinend auf eine Boje zu, die Ed war 20 Meter vom Strand entfernt im Wasser trieb. Er vermutete eine Markierung, die zeigte, wie weit ihnen der Strand gehörzte. Caroline streichelte sich neben ihn und er spürte, wie ihm wieder einmal das Blut ins Glied strömte. Nachdem sie und auch Karst, N, sich ausgezogen hatten. Carsten hatte es schon im Haus gemacht, hatte auch er seine Badehose ausgezogen. Sie lag nun neben ihm im Sand und er schaute in die tiefblauen Himmel. Caroline stöhnte leise neben ihn und er schaute zu ihr. Sie war gerade dabei, ihre Brust zu streicheln. Und als sie ihn anschaute, stand sie auf und kniete sich neben ihn. Sie nahm sein Glied in die Hand und zog seine Vorhaut zurück. Er spürte, wie seine Eichel zum Vorschein kam. Er stöhnte, als sie anfing, seine Eichel mit der Zunge zu streicheln. Sie wichste ihn und saugte an ihm, sodass er spürte, wie sich sein Orgasmus aufbaute. Caroline stöhnte und er öffnete die Augen. Er sah, wie Carsten hinter Caroline stand und sich langsam in sie schob. Dabei hatte er einen Ausdruck purer Erregung im Gesicht. Rainer spürte, wie seine Erregung noch stärker wurde, als Caroline ihr Tempo erhöhte. Carsten schob sich immer wieder und immer tiefer in sie und er spürte, wie Caroline sich verkrampfte, als sie einen Orgasmus hatte. Kurz darauf spürte er, dass er so wert war. Sie machte weiter und saugte stärker, als sie spürte, dass es ihm gleich kommen würde. Er spritzte ihr in den Mund und ins Gesicht, als er kam. Dabei stöhnte er und spürte, wie es ihn erleichterte. Er hatte eine ganze Weile darauf verzichtet, weder mit einem von ihm noch sich selbst anzufassen. Carolines Berührung in seinem Zimmer und gestern im Bad waren die ersten seit etwa 2 Wochen. Caroline stöhnte, als auch Carsten in ihr zum Höhepunkt kam und einen neuerlichen Orgasmus bei ihr auslöste. Am Abend, als sie beim Essen saßen, redeten er und Carsten über Carstens Idee. Rainer fürchtete nach einer Weile, dass Caroline sich ausgeschlossen fühlte, allerdings bemerkte er, dass sie ihnen interessiert zuhörte. Nach einer Weile gab sie innige Aussagen dazu und gab Eus errungen zu bedenken, dass sie dann in ihre Überlegungen mit einfließen ließen. Als es spät wurde, ging er in sein Zimmer, während Carsten noch am Tisch sitzen blieb. Er meinte, er müsse ein paar E-Mails checken für die Arbeit. Caroline ging in ihr und Carstens Schlafzimmer. Rainer, der ebenfalls noch ein wenig arbeiten wollte, setzte sich an den Tisch und als er merkte, wie warm ihm wurde, beschloss er sich noch einmal auszuziehen. Vor den Fenstern hingen dünne Vorhänge, die er zuzog und sich dann auszog. Er legte seine Klamotten auf einen zweiten Stuhl neben sich und setzte sich wieder an den Tisch, um noch etwas zu schreiben. Sein Laptop hatte er glücklicherweise mitgebracht. Als nach einem Moment das Ladesymbol blinkte, stand er auf, um seinen Rucksack zu holen, in dem es sein müsste. Als er ihn nicht fand, fiel ihm ein, dass er ihn im Wohnzimmer auf das Sofa gelegt hatte, bevor sie zum Strehand gegangen waren. Er überlegte und sah auf die Uhr. Es war fast 1 Uhr in der Nacht. Sicher waren alle schon am Schlafen. Er stand auf, ging aus dem Zimmer und als er durch den offenen Torbogen, der ins Wohnzimmer führte, sah er einen Mann, der über Carsten gebeugt war und offenbar gerade sein Glied in ihn einführen wollte. Beide Männer, die mit dem Gesicht zu ihm standen, sahen ihn überrascht an. Er spürte, wie sein Schwanz unter ihren Blicken sich zu regen begann. Der Mann, der über Carsten stand, ein großer, dunkelhäutiger Mann, sah erschrocken aus. Rainer schaute ihn an. Sein Glied musste mindestens 30 Zentimeter lang sein. Er lächelte die beiden an, seinen Schwanz in die Hand und ging auf Carsten zu. Vor dem kniete er sich hin und fing an, seinen Schwanz auf- und abzubewegen, bis dieser den Mund öffnete und ihn in sich aufnahm. Der andere setzte, schaute kurz zu und lächelte dann. Carsten stähnte, als sich der große und dicke Schwanz langsam in ihn schob.